Erster für den Musikleiter. Ein Lied von Asaf mit Musikinstrumenten. Zweiter, die Menschen in Juda kennen Gott. In Israel ist sein Name groß. Drittes, sein Haus ist in Salem. Er wohnt auf dem Berg Zion. Vierter, dort zerbrach er die Pfeile. Er zerstörte Schilde, Schwerter und den Krieg. Fünfter, du bist herrlich und mächtig. Du kommst von den ewigen Bergen. Sechster, die starken Männer verloren ihren Mut. Sie schliefen ein und konnten nicht kämpfen. Siebter, Gott von Jakob schimpfte laut. Da blieben die Wagen und Pferde stehen. Achter, du bist sehr mächtig. Niemand kann vor dir stehen, wenn du zornig bist. Neunter, du sprachst dein Urteil vom Himmel. Die Erde erschrak und wurde still. Zehnter, Gott stand auf für das Gericht. Er half allen armen Menschen auf der Erde. Elfter, sogar der Zorn der Menschen lobt dich. Du nutzt ihren Zorn für deine Ehre. Zwölfter, gebt Gott eure Versprechen und haltet sie. Alle sollen dem mächtigen Gott Geschenke bringen. Dreizehnter, er nimmt den Fürsten ihren Mut. Die Könige auf der Erde haben Angst vor ihm.